Die Maschinenbauindustrie Basen, der die Völker, bemühen sich um den Bau von modernen einheimischen Maschinen und Anlagen. Das Vereinigte Schwermaschinenwerk TEAN setzt sich für die Entwicklung und den Bau vom CNC-918 Steuerbearbeitungszentrum und die Einführung der CNC-Technik in die Produktionsprozesse ein. Das Elektromaschinenwerk TEAN forciert das Projekt dazu, durch die Ausrüstung der Eisenkernschneidemaschine mit der CNC-Technik die energiesparenden Transformatoren in Serie zu produzieren. Und das Vereinigte Maschinenwerk Ryongseong strengt sich dafür an, die einheimischen Kompressorzubehöre verschiedener Standards herzustellen und einen multifunktionalen, komplexen Mehrzweck-Plasmaverarbeitungsprozess zu schaffen. Auch das Vereinigte Maschinenwerk Ragon bemüht sich um die Verbesserung der Qualität des 1 Kubikmeter Hydraulikbaggers.